WDR Fernsehen und in 1 Live. Meldet uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Eins Live. Domian. So, liebe Leute, willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wir beginnen die Woche mit einer kleinen Verspätung und bitten das gleich zu entschuldigen. Aber schön, dass ihr da seid. Wie immer, montags eine freie Themennacht und das heißt, ihr könnt euch gerne melden, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt. Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Und der erste Anrufer heute Nacht ist der Norbert, der ist 37. Guten Morgen, Norbert. Guten Morgen, Domian. Hallo. Um was geht's bei dir? Bei mir geht's darum, dass meine Lebensgefährtin sich nach 4,5 Jahren Beziehung vor circa 4 Monaten von mir getrennt hat. Mhm. Und dass mich das leider in eine, ja, ich kann es nicht anders sagen, Lebenskrise gestürzt hat. Mhm. Und ich überhaupt mit der Art und Weise der Trennung und vor allen Dingen, was danach passiert ist und wie unser Verhältnis inzwischen ist, überhaupt nicht umgehen kann. Ja, gehen wir mal nacheinander durch. Also sie hat sich von dir getrennt. Warum hat sie sich getrennt? Ich muss dazu sagen, wir sind im Februar erst auf ihren ausdrücklichen Wunsch zusammengezogen. Und ab Juni habe ich eine Veränderung bemerkt und Woche für Woche immer wieder gefragt, was denn los sei. Und sie hat sich nie irgendwie geäußert und mich nie an ihren Gefühlswelten teilhaben lassen. Und nach 6 Wochen extremer Bohrerei meinerseits hat sie dann irgendwann zugegeben, dass sie einen anderen Mann kennengelernt hat. Lange schon vorher? Offenbar nur ein paar Wochen vorher. Also seit diese Veränderung offenbar an ihr festzustellen war und ich das dann eben auch mitbekam und anfing zu fragen, ab da hat sie diesen Mann wohl kennengelernt. Ja, und dann habe ich das aus ihr herausgepresst wie aus einer Zitrone und nach 6 Wochen Fragerei hat sie es dann endlich zugegeben, dass sie sich eben in diesen Mann verliebt habe. Aber gleich gesagt, dass das natürlich nichts mit diesem Mann zu tun habe, dass sie sich von mir trennen möchte und das Klischee halt, sie hat sich dann sofort getrennt. Achso, dann war gleich klar, dass sie sich trennen würde wollen. Es hat ein paar Tage gedauert, nachdem sie mir gesagt hat, dass sie diesen Mann sich verliebt hat, dass sie sich trennen will. Und es hat dann nach der Trennung einen Tag gedauert, bis sie mir gesagt hat, dass sie inzwischen diesen Mann auch geküsst hat. Und es hat wiederum nur 2 Wochen, glaube ich, oder eine Woche gedauert, bis sie mir dann sagte, dass sie auch schon den konkreten Plan hat, dass sie sofort mit diesem Mann zusammenziehen will. Also die volle Klatsche hast du die volle bekommen. Klatsche und das ging so schnell, dass ich das bis heute nicht richtig verarbeitet habe, weil ich muss dazu sagen, dass wir ein wunderbares Verhältnis hatten. Wie gesagt, 4,5 Jahre zusammen waren, über alles sprechen konnten, uns immer gestützt haben und hast du eine gewisse Offenheit hatten, mit der wir alles besprochen haben und ich kann das bis heute nicht glauben, wie das alles abgelaufen ist. Das heißt, darüber wurde noch nicht offen gesprochen. Es muss ja irgendetwas in ihr vorgefallen sein, dass sie sich geöffnet hat für einen anderen Menschen. Das passiert ja nicht, wenn man im Glück mit jemandem ist. Richtig. Und ich habe oft gefragt, was das dann gewesen sei. Und sie hat das wirklich in profaner, kann man sich das nicht vorstellen, gesagt, es sei wohl irgendwie einfach die Luft raus gewesen und sie könne sich das auch nicht erklären, wie lange sie schon dieses Gefühl gehabt habe und sie wisse auch nicht, wie lange das so der Fall gewesen sei. Nun hätte sie diesen Mann kennengelernt und ab da war ihr das irgendwie klar und du hast vielleicht ein bisschen weiter voraus. Eine Frage. Du hast den Eindruck gehabt, bevor sie diesen Mann kennengelernt hat, war das zwischen euch richtig gut noch? Nein, das kann ich nicht sagen. Aber es war zumindest nie so schwierig, wenn ich das mal so sagen darf, als dass ich das definitiv hätte merken müssen. So würde ich mir das im Nachhinein jetzt mal so erklären. Man steckt da natürlich immer nur selbst drin und man ist ja auch kein Hellseher, aber ich würde einfach mal sagen, dass es keine konkreten Hinweise gegeben hat, die zumindest auf diese Rigorosität und diese Geschwindigkeit hätten schließen lassen können. Ich glaube ja, dass ich solche Dinge oftmals bei dem, der sich dann trennt, also jetzt im Falle bei euch, bei deiner Freundin, Ex-Freundin, ja, dass sich solche Sachen auch im Unterbewusstsein vorbereiten. Ja. Das kennt man ja vielleicht von sich selbst auch, dass einem das gar nicht so bewusst ist, was da brodelt, und plötzlich tritt etwas aus einem heraus und man ist ganz erschlagen darüber, was da in einem los ist. Wie ist euer Kontakt im Moment? Der ist sehr, sehr schlecht. Was heißt das konkret? Das heißt, dass ich nach der Trennung überhaupt nicht damit klargekommen bin und sofort angefangen habe, eine Psychotherapie zu machen und unter Panikattacken leide und immense Probleme hatte mit der Organisation, hier einen Nachmieter zu finden etc. Mhm. Und sie hat mich halt in dem Wissen darum, wie schlecht es mir tatsächlich ging, irgendwann sogar körperlich, mir ist auf den Körper geschlagen, in dem Wissen darum halt komplett damit allein gelassen. Das ist halt mein Hauptproblem. Ja, Moment. Dass Menschen sich trennen, das gibt es ja leider. Aber wir hatten ein so gutes Verhältnis und ich komme einfach mit der Tatsache nicht klar, dass sie eben wusste, weiß, wie unglaublich schlecht es mir ging und geht. Norbert, Moment. Und dass sie nicht dazu bereit war, auch nur einen Schritt auf mich zuzugehen. Ja. Und das ist mein Hauptproblem. Ja, willst du, dass sie aus Mitleid jetzt zu dir kommt, dich betreut? Nein, überhaupt nicht. Ja, also. Im Gegenteil. Ja, eben. Deswegen ist es doch eigentlich sogar ganz gut, dass sie sich komplett zurückgezogen hat. Ich sage das jetzt mal so in aller Härte. Du bist, wenn man verlassen wird, ist man verletzt. Und man liegt am Boden. Das ist wie ein... Das ist schon richtig. Ich muss dazu sagen, dass als sie sich trennte, ich habe das relativ schnell, ich will nicht sagen verarbeitet, aber ich habe das akzeptiert. Mein Problem ist nicht, dass sie einen anderen Mann hat und mich nicht mehr liebt. Doch, das ist auch dein Problem. Nein. Nee, was ist denn das nun wahrlich nicht. Das ist das Problem, was natürlich in meiner Situation erstmal wahrscheinlich jeder hat. Aber die Tatsache, wie das dann alles abgelaufen ist, insbesondere halt nach der Trennung und was die Organisation der ganzen Dinge, die hier... Also du hättest lieber gehabt, oder du hättest erwartet, wenn sie mit dir freundlicher umgegangen wäre. Ja. Zuvorkommender umgegangen wäre. Ja, absolut. Und ich habe das auch, ich will nicht sagen eingefordert, aber ich habe das immer wieder gesagt, dass mir das sehr, sehr weh tut, so wenn es mir halt so schlecht geht, dass das für mich kein Weg ist, weil wie gesagt, diese Organisation, ich war dazu teilweise körperlich überhaupt nicht in der Lage. Aber weißt du, kein Ding ist so schlecht, dass es nicht auch nur eine gute Seite hätte. Somit, finde ich, sollte es dir noch leichter fallen, dich von dieser Frau zu verabschieden, dass sie dich so behandelt hat, nach 4,5 Jahren guter Beziehung. Das kannst du jetzt beklagen, aber du kannst das nicht einfordern. Du kannst keine Zuwendung einfordern, du kannst kein Mitgefühl einfordern. Du kannst einfach nur das so hinnehmen, wie es ist. Das ist schlimm, das tut einem weh, aber da darf man sich nicht im Kreis drehen und immer dasselbe und immer dasselbe und immer dasselbe denken. Ja, und das gelingt mir halt eben nicht. Aber das ist halt ein bitterer Prozess, den man sich auferlegen muss. Indem man immer wieder und immer wieder die Gedanken an das Schöne, an das Verletzende, an das Traurige immer wieder zur Seite wischt. Ja, ich bin halt so irritiert, weil mir ging es zeitweise auch schon mal besser, aber inzwischen geht es mir halt eigentlich genauso schlecht nach 4 Monaten wie am ersten Tag. Und das macht mir halt Sorgen. Ich habe inzwischen Probleme, zur Arbeit zu gehen etc. Ja, was ist die Lösung? Die Lösung ist nicht, dass sie mal freundlich zu dir vorbeikommt und mit dir einen Kaffee trinkt. Niemals. Nein, das weiß ich, aber ich wollte ja nur mal erklären, warum es mir überhaupt so geht und dass ich jetzt nicht weiter weiß. Natürlich, aber ich versuche ja auch, dich ein bisschen zu unterstützen. Ja. Indem man sich das überlegt, was wäre denn jetzt toll? Also toll wäre natürlich, wenn alles wieder so wäre wie früher. Okay, das ist ein Hirn. Nein, das möchte ich gar nicht. Und das möchtest du gar nicht. Und auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Okay, wirklich nicht, wenn sie es auf der Matte stehen würde? Nein, dafür ist viel zu viel passiert. Also letztendlich ist die Liebe, die Zuneigung zerstört. Ja. Ja, das ist doch wunderbar. Stell dir mal vor, du würdest diese Frau noch lieben und der wäre noch ein tiefes Gefühl. Was hättest du für ein Leid im Moment? Aber es ist zerstört, ist doch wunderbar. Das heißt, das kann man wirklich jetzt bald zu den Akten legen und nach vorne gucken. Und dein Zorn und dein Gekränktsein, damit musst du jetzt lernen, umzugehen. Ja, und das gelingt mir halt so erstaunlich schlecht, dass ich manchmal neben mir stehe und denke, was ist denn bloß los? Norbert, das wird dir gelingen. Wie gesagt, ich fände es viel schlimmer, wenn dein Herz noch bei dieser Frau wäre. An diesem Menschen vielleicht noch, wenn man das überhaupt so differenzieren kann. Ja, also doch noch ein bisschen. Das lässt lässt sich schwer differenzieren. Ich kann das weder mit Ja noch mit Nein beantworten. Ja. Also Liebe, wie man sich das zwischen Mann und Frau vorstellt, in keinster Weise, aber so dieses Gefühl, dass man halt so eine Verbundenheit hatte und dass dann so viele Dinge, die auch furchtbar waren, die ich jetzt gar nicht skizzieren möchte, dass sowas dann passieren kann, dass man so einfach nur in so einen Abgrund schaut, nach so einer langen Man schaut nicht nur in den Abgrund, man stürzt in den Abgrund. Ja, absolut. So, und das ist normal. Das ist normal. Und in der Regel muss man eine Weile im Abgrund bleiben, bis man sich wieder aufrappelt und da rausklettert. Aber das gelingt einem nur, wenn man die Dinge akzeptiert, wie die Dinge sind. Ja. Und indem man nichts idealisiert. Indem man nicht in Gedanken irgendwas dem anderen vorwirft, weil das ist alles sinnlos. Die ist weg. Die ist weg, die will dich nicht mehr. Ja. Die hat sich dir gegenüber scheiße verhalten. Du hast es jetzt mehrfach angedeutet, das ist schlimm, aber letztendlich, wie gesagt, gut für dich. Weil wenn die sich jetzt ganz toll verhalten hätte und wäre unter Tränen vielleicht weggegangen und hätte gesagt, ich liebe dich auch eigentlich noch, aber irgendwie geht's nicht, aber dann wäre alles viel schlimmer. Aber so macht sie es dir eigentlich sogar einfach, wenn das auch jetzt ein Schock und eine Erschütterung ist. Ja, das sind halt ein paar Sachen, die möchte ich hier eigentlich im Telefon jetzt nicht sagen, passiert. Die haben das Ganze sehr verkompliziert und die machen das halt so ein bisschen schwieriger. Mir ist das ja schon klar, was du sagst, das stimmt natürlich auch. Abschied nehmen und das ist weg, das weiß ich alles, aber es ist bei mir halt auch noch mit so einer, ich weiß nicht, es gibt dann irrationale, schwache Momente, absolut, wo man sich dann noch einredet, man sei daran schuld, was natürlich völliger Quatsch ist, aber ich komme aus diesem Teufelskreis halt irgendwie nicht raus und das sind jetzt schon 4 Monate, das macht mir so Sorgen. Ich finde das gar nicht so viel, 4 Monate, muss ich ja sagen. Wenn ihr 4 Jahre zusammen wart, ich habe in meinem Leben da schon andere Zeiten hinter mir, wo ich mir die Wunden geleckt habe und dachte, ich kann nicht mehr, ich kann absolut nicht mehr. Da sind 4 Monate aber ein Fliegenschiss gewesen, weißt du das? Ihr wart 4,5 Jahre zusammen. Da musst du jetzt durch. Beiß auf die Zähne, lenk dich ab, geh in deine Therapie, quatsch dich da aus. Das kannst du auch bei guten Freunden machen oder bei wem. Versuch die Gedanken aus dem Kopf rauszuspülen. Nur so funktioniert es. Nur so funktioniert es. Ja. Ich werde dir jetzt nochmal meine Psychologin geben, Norbert. Gerne. Die Anna. Die hat mitgehört und vielleicht hat sie auch noch einen schlauen Tipp aus ihrem Erfahrungsschatz. Okay? Okay. Mensch, mein Lieber. Es wird vorbeigehen, ich bin sicher. Vielen Dank und mach weiter so. Alles Gute, wir rufen dich gleich an. Vielen Dank. Tschüss. Hier ist Omar, 27. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Wie geht's dir? Danke, danke. Und selbst? Ja, mir geht's auch gut. Das ist gut. Muss, genau. Oma. Ja. Um was geht's? Ja, ich bin Oma, ich bin im Knast. Oh. Ja, in Berlin gerade. Dann sitze seit 2,5 Jahre. Warum? Wegen BTM, Kokain, Handel. Und auch Konsum? Gelegentlich, einmal im Monat vielleicht. Mhm. Sitzt du das erste Mal im Knast? Nein, das zweite Mal. Ich war mal mit 16. 1,5 Jahre. Auch wegen Drogen? Nein, wegen Einbrüche. Aha. Ja. Wie lange musst du jetzt noch? Ich bin 4 Tage vor Heiligabend, dann darf ich nach Hause gehen. Ah, wie schön. Das ist ja also kurz vor dem Ende. Ja. Dann musst du dich ja gut fühlen. Ja, jetzt, aber die Zeit vergeht nicht. Ja. Die Zeit ist so. Mensch, du hast 2,5 Jahre jetzt hinter dir. Da vergehen die letzten 6 Wochen auch noch, 8 Wochen. Ja, ich weiß. Aber ey, man denkt, die Zeit vergeht absolut gar nicht. Ja. Was hast du jetzt aus der Knastzeit gelernt? Aus der Knastzeit? Ja, ich habe viel gelernt. Sag auf jeden Fall. Erzähl. Man hat durch die Leute, die man kennenlernt hier im Knast, hier lernt man Reiche, Arme, Bettler, Penner, Punker, Großfamilien, alle kennen. Und man eigentlich, ja, wenn man hier im Knast reinkommt, man wird, wenn man keinen Zusammenhalt hat draußen, wird man noch schlimmer. Mhm. Also, bist du schlimmer geworden? Im Knast, ja. Bist du schlimmer geworden? Ja. Ja. Ja, ja. Das so, ja. Was heißt das? Guck mal, im Knast ist es so, ja, wenn du, wenn hier ist es wie jetzt entweder du oder er, weißt du? Mhm. viele sagen, ich gucke ja manchmal Nachrichten und Dokumentation an. Mhm. Dann sagen welche, ja, das ist so leicht und ah, das ist es nicht. Die Beamten und so ist nicht das Ding, ja. Aber wenn du eingesperrt bist, ja, und du hast zum Beispiel jetzt deine Familie oder das Schlimmste ist, wenn du eine Frau hast draußen, ja, mhm. Das fickt den Kopf. Mhm. Hast du Familie, Frau draußen? Ja, natürlich. Ja. Wenn du nach Hause kommst, Weihnachten, wirst du gut aufgefangen werden? Ja, auf jeden Fall. Also auf jeden Fall, ich habe auch so ein paar Pläne, dass ich jetzt zum Beispiel jetzt wegziehe aus Berlin. Ja. Ja. Weil hier Berlin ist für mich gibt's keine Zukunft mehr. Sehr gut, weil da viele Leute von früher sind. Ja, und ja, zu viele Leute. Mhm. Und ja, meine Frau hat, sie ist zu ihrem Vater gezogen, sie hat jetzt einen Laden, mhm. Einen Salon, mhm. Ist noch jung. Ja, es arbeitet fleißig. Aber dann muss sie ja ihre Arbeit in Berlin auch aufgeben, wenn du woanders hin willst. Nein, sie hat ja hier alles aufgegeben und ist nach Hannover zu ihrem Vater gezogen. Ach so, das heißt, du gehst ja. Dann auch nach Hannover. Das ist ja sehr gut. Genau. Ja. Hast du irgendwas gelernt? Nee, ich habe jetzt hier nur so einen Lehrgang gemacht, aber du weißt doch, das wird draußen nicht anerkannt. Ja. Nee, weiß ich jetzt nicht, aber... Also hier, wenn man im Knast was macht, da steht ja, wo du es gemacht hast, da steht da JVA... Mhm. Charlottenburg und mhm. Weißt du. Was sind denn deine Pläne dann? Was willst du machen, wenn du draußen bist? Na, ich will erstmal rausgehen, ne? Und selbstständige Füße auf Beine stehen. So, mhm. Weißt du? Und, so jetzt erstmal weg, also alles auf einmal geht, klappt sowieso nicht. Ja? Man mhm. muss immer Schritt für Schritt machen. Zum Beispiel jetzt erstmal weg von den Leuten her. Gut, das, ja? Ist, ja, das ist ein erster wichtiger Schritt. Dann, ja, dann hast du Leute in Hannover, das ist auch ein wichtiger Schritt. Von was willst genau. du was von was willst du leben? Arbeiten. Was willst Guck mal, du arbeiten? Ich arbeite hier im Knast, ja, für 8 Euro am Tag. Ja? Mhm. Ich war ja draußen niemals, ich war früher nicht arbeiten. Das war mir nie bewusst, weißt du? Ach, du hast noch nie gearbeitet? Ich bin 27, habe noch nie in meinem Leben... Einen Finger krumm gemacht. So, das hast du dir jetzt vorgenommen, das wirst du machen, wenn du rausgehst. Ja, ja. Also ich habe gesehen, ich arbeite hier für 8 Euro, ja, und mhm. ich arbeite genauso viel, wie Leute draußen mhm. arbeiten. Hast du, was hast du dir vorgenommen in Sachen Kriminalität? Ja, aufhören. Also, guck mal, hier im Knast ist es ja so, ich bin hier im Knast, ja, im Knast, ich bin schlimmer geworden hier. Das ja, also hier ist zum Beispiel jetzt, Hier gibt es alles, was draußen gibt, ja, aber mhm. nur viel teurer. Mhm. Was heißt denn genau, du bist schlimmer geworden? Was ist denn an dir schlimmer geworden im Knast? Also, ich habe mein Verhalten jetzt zum Beispiel zu anderen Leuten. Ja, ist das aggressiver ja. geworden? Ja, auf jeden Fall. Mhm. Ja, so, hier ist zum Beispiel, kommen hier neue, ja, und der sieht zum Beispiel kräftig aus, ja. Ich habe schon hier während meiner Haftzeit 2,5 Jahre habe ich schon 3 Anzeigen im mhm. Knast wegen Raub. Wegen ja. Raub? Das heißt, du hast im Knast Leute ausgeraubt? Ja, aber ich habe Freispruch bekommen natürlich, weißt du? Du sprichst jetzt mit einem Handy natürlich mit mir. Ja, natürlich im Knast. Natürlich. Woher hast du das? Also hier gibt's eine Freistunde und eine Mauer, ja, und dann kommt alles rüber. So, sage ich mir dem Kumpel, ey, komm mal da und da, ich habe 15.15 Uhr Freistunde. Achso, dann schmeißen die es rüber. Ey, ich gebe alles. Ich esse Fleisch, ich esse alles. Und das kriegen die nicht mit, das kriegt das Personal nicht mit, wenn das rübergeschmissen wird? Nein, die sind sowieso unterbesetzt. Was war für dich, Oma, du hast gerade schon ein paar Andeutungen gemacht, was war bisher das Schlimmste für dich in diesen 2 Jahren im Knast? Das Schlimmste ist, einfach weg zu sein von dem, die Person, die ich liebe. Mhm. Du warst mit deiner Frau, ihr seid verheiratet? Ja. Ja, vorher schon lange zusammen? Also wir waren zusammen und dann haben wir geheiratet, ja. Mhm. Also ich bin schon seit 4 Jahren mit ihr zusammen. Mhm. 2 Jahre war ich draußen mit und 2 Jahre ist jetzt, obwohl ich im Knast bin, ist sie noch mit mir zusammen. Hat man nicht Angst, wenn man im Knast sitzt, die Frau läuft einem weg? Natürlich. Ja. Das war ja, das, wo ich reingekommen bin, habe ich auch gleich gesagt, ich mache Schluss. Mhm. Ich habe auch Schluss gemacht. Ja. Aber da haben sie mir Briefe geschrieben und das und dies. Und ich habe gesagt, ey, ich will dich nicht einengen. Ja. Du mhm. bist jung, leb mhm. dein Leben. Mhm. Ja. Ich will dir nicht was verbieten und so. Wenn man jemandem was verbietet, dann macht er das erst recht. Ja, natürlich. Hat sie jetzt schon so Wünsche geäußert, wie das sein soll, wenn du aus dem Knast raus bist? Ja, natürlich. Was sagt sie? Ja, dass sie also arbeiten natürlich, dass ich arbeiten soll, dass sie kein kriminelles Leben, also dass sie keinen Bock mehr hat auf Bullen und Ich glaube, ihre Geduld ist jetzt ausgereizt. Sie hat jetzt so lange auf dich gewartet, was ja auch toll ist. Aber jetzt musst du ein anständiger Kerl werden. Ja, natürlich. Ich sag dir, guck mal, ich bin nicht mal mein schlimmsten Feind Knast. Was, wenn du? Ich gönne niemanden Knast. Ach so, ja, ich verstehe. Ich war mein schlimmster Feind. Mhm. Mhm. Weil ich sag dir, hier drin eingesperrt zu sein und nicht wissen, was da draußen abgeht, ist die Hölle. Mhm. Hast du im Knast Drogen konsumiert? Ja, ab und zu mal kiffen, ja. Mhm. Ja, wie gesagt, ich habe auch trinken, also ich trinke alle 2 Monate einmal eine Flasche Jack Daniels. Ja, und die wird auch irgendwie reingeschmuggelt? Die wird rübergeschmissen. Ist ja ein bisschen witzig. Originale Jack, ich könnte dir ja Fotos zeigen und so. Ja, ich glaub's schon, ich glaub's. Ich esse auch einmal in der Woche Dönerfleisch. Das wird auch rübergeworfen. Natürlich, alles. Sag mal, alles. Wenn du draußen bist, am ersten Tag, auf was freust du dich am meisten? Auf meine Familie. Ja, und was werdet ihr machen? Gibt's da schon Pläne? Ja, ich werde erstmal ein paar Tage mit meiner Familie verbringen und dann verreise ich mit meiner Frau. Mhm. Also wir haben schon gebucht, 14 Tage Alanya. Super, ja, das ist ja super. Ja. Das wird ein Fest für dich werden, nach 2,5 Jahren Knast und dann plötzlich auf Reisen zu sein. Und natürlich. Bist du natürlich. Von der Familie her Türke? Ich bin Araber. Araber, okay. Ja. Aus Berlin. Ja, ein Araber aus Berlin. Ja, ja. Ja. Mensch, Oma, ich drücke dir so die Daumen, dass das klappt in Hannover. Ja, ich danke dir für dein Gespräch. Ja. Ich finde es cool, ja. Und die 2,5 Jahre waren dir bestimmt jetzt auch wirklich eine Lehre, dass das alles besser wird. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Nie wieder Knast? Nie wieder. Sehr gut. Ich war ja schon mal mit Jugend, aber jetzt war das so ein Punkt. Ja, das ist ein Wort. So, und die paar Wochen kriegst du jetzt gut auch noch rum und dann ist das ein großes Fest, wenn du zu Hause bist und ihr werdet einen wunderbaren Urlaub machen in der Türkei. Ja, genau, super. Ich danke dir für dein offenes Ohr. Alles Gute und schöne Grüße an deine Familie. Okay, mach ich. Danke. Tschüss. Danke. Ciao. Danke, ciao, ciao. Der Oma aus Berlin. 1:24 Uhr, hier ist Petra, 50. Ja, guten Morgen. Ja, guten Morgen, Petra. Ja, ich rufe an wegen eines anderen Gefängnisses, wegen meiner Tochter. Die befindet sich im Gefängnis der, ich sag jetzt mal, Esssucht. Oh ja, das ist ein schlimmes Gefängnis. Ja, sie ist 20 und hat innerhalb von kürzester Zeit 20 Kilo zugelegt. Ach so, sie frisst so viel und sie erbricht es nicht. Nee, sie isst und isst und isst. Wie viel wiegt sie denn jetzt? Nicht so viel. Also sie war immer einfach sehr schlank und ist jetzt bestimmt noch unter 70. Also sie sieht nicht aus wie ein fetter Kloß. Mhm. Aber du hast Angst, dass sie bald so aussehen wird? Ja, sie hat vor allen Dingen Angst. Was ist denn jetzt plötzlich passiert, dass sie so viel isst? Das ist die große Frage. Niemand weiß es? Niemand weiß. Das ist im Prinzip mein großes Problem. Sie ist im Moment bei einer Therapeutin und die Therapeutin hat uns jetzt geraten, eine Familienaufstellung zu machen. Und da höre ich halt von, ist ganz schlecht, ist ganz toll. Und das ist im Moment meine größte Sorge, ob ich mich darauf einlassen soll. Da kann ich dich natürlich jetzt nicht beraten. Ja. Das kann ich wirklich nicht machen. Ich kann dir höchstens meine private Meinung dazu sagen, aber das wäre dann jetzt auch zu beeinflussend. Ja. Ja, weil die Meinung da halt wirklich von ganz schwarz nach ganz weiß geht. Ja. Und also, ich meine, ich kann es ja sagen, ich finde das Blödsinn, aber es gibt viele Menschen, die damit eine gute Erfahrung machen. Ich käme mir da völlig bescheuert vor, wenn ich sowas machen würde. Ja. Und ich würde bei mir, auf meine Person bezogen, auch niemals an einen Erfolg glauben. Aber wie gesagt, das ist... lass uns doch nochmal über deine Tochter reden. Ja. Zunächst. Fing das denn so relativ von heute auf morgen an? Jetzt im Nachhinein habe ich den schleichenden Anfang verpasst, weil ich habe vor einem Jahr ungefähr immer Sorge gehabt, dass sie praktisch magersüchtig wäre, weil sie eigentlich über Tag fast gar nichts gegessen hat, dann viel gearbeitet hat und Uni und dann habe ich ihr abends was zu essen gemacht und das war dann immer alles weg. Mhm. Wobei ich immer gedacht habe, ach, die ist so ausgehungert. Mhm. Schön, dass das Kind was gegessen hat. Mhm. Welche Mengen nimmt sie denn jetzt zurzeit zu sich? Alles, was da ist. Alles, was da ist? Alles, was da ist. Guckst du ihr dabei zu, wenn sie das in sich hat? Nee, sie hat mich gebeten, alles unter Verschluss zu halten. Hat mir mittlerweile ihr ganzes Geld gegeben, damit sie sich draußen nichts kauft. Das klingt dramatisch. Mhm. Das klingt wirklich dramatisch. Und hundertprozentig gibt es da eine Ursache für oder einen Auslöser. Ja. Hundertprozentig. Ja. Die Tochter ist 20 Jahre alt, Studentin. Ja. Die mit Sicherheit auch viel über sich nachdenkt oder reflektiert. Ja, natürlich. Hat sie denn auch nicht einen Schimmer der Idee, was der Auslöser sein könnte? Noch nicht. Noch sind wir... Glaubst du ihr das? Ja. Vielleicht ist sie nicht ganz, ganz offen zu dir. Doch, weil wenn man so zusammenbricht, da gibt's Punkte, da kommt dann alles raus. Mhm. Da ist völlige Verzweiflung zwischendurch. Hat sie sich denn, und auch du, habt ihr beide euch richtig aufgeklärt über diese Familienaufstellung? Ja, ich denke, ich weiß, was ich davon wissen muss, dass man halt in einer Gruppe erforscht, ob irgendwo in der Familie praktisch ein gemeinsames Problem liegt. Mhm. Ich würde an eurer Stelle wirklich mich sehr, sehr ausführlich damit beschäftigen. Das kannst du ja im Internet alles googeln, ja. Was man macht, wie man es macht. Und dann finde ich, solltet ihr beide entscheiden, ob das euer Ding ist, das in so einer Gruppe zu machen. Ja. Ich höre aus deiner Art, wie du darüber sprichst, auch Bedenken. Ja, natürlich sehe ich da auch Bedenken. Bin aber deshalb dorthin gekommen, weil sie halt den normalen ärztlichen Weg bestritten hat. Über ein renommiertes eigentlich Institut, wo man sie praktisch von über 3 Therapeuten einfach weitergereicht hat. Und ihr dann gesagt hat, ja, sie hat ein bisschen Stress, soll sie nicht so anstellen. Mhm. Und sie möchte nur noch in eine Kur, wo ihr richtig geholfen wird. Aber der Weg ist halt recht steinig. Mhm. Diese ganzen Anträge zu bekommen, diese ganzen Okays. Mhm. Vor allen Dingen, wenn man ja noch nicht so aussieht wie so ein Feldkloß. Was sagt denn die Tochter zu der Familienaufstellung? Sie weiß auch nicht, was sie machen soll. Mhm. Aber lass uns doch mal über diese Familie, über diese oder eure Familie reden. Du sprichst immer in der Ich-Form. Gibt es einen Vater? Ja. Der auch mit in der Familie lebt? Nein, der ist schon lange nicht mehr da. Das heißt, du bist alleinerziehend? Ja. Immer gewesen? Ja. Wie alt war das Kind, als ihr euch getrennt habt? 1. Ein Jahr? Ja. Wie war so das Verhältnis zwischen ihr und ihrem Vater in den letzten Jahren? Gar kein Kontakt. Gar kein Kontakt? Nein. Das heißt, der Vater hat sich überhaupt nicht um das Kind gekümmert? Nein, er durfte auch nicht. Warum kommt aus Nordamerika und gesetzlich wurde da festgelegt, dass da besser kein Kontakt ist. Warum? Weil nach nordamerikanischem Gesetz die manchmal der Meinung sind, es ist besser, wenn zwei Menschen sich nicht mehr kontaktieren. Mhm. Aber da muss ja irgendwas vorgefallen sein, oder? Ja, da war eine Entführung von der Kleinen. Oh. Die war 2 Wochen weg. Die Kleine, die Tochter wurde von dem Vater entführt? Ja. Wie alt war sie da? 1. Ja, das ist ja schon krass. Ja, eben. Ich meine, ich versuche auch immer jetzt nicht alles auf diesen einen Punkt zu schieben. Mhm. Weil, da waren ja auch noch 20 Jahre zwischen. Da waren 20 Aber ich Jahre weiß natürlich schon, dass das ein krasser Einschnitt ist. Absolut, absolut. Sie war dann ein paar Wochen, sagst du, war sie weg? 2 Wochen. Und dann hast du sie wiederbekommen? Ja. Und sie war in diesen 2 Wochen in Amerika? Weiß ich nicht. Ach, du weißt gar nicht, wo sie war? Sie ist geschnappt worden am Flughafen in Amsterdam. Mit Interpol gesucht. War das Kind unverletzt? Ja. Man hat es untersucht? Ja. Es gab auch keinen sexuellen Missbrauch oder irgendetwas? Nein. Da ist mir zugesichert worden, das wäre alles okay. Mhm. Ich meine, jetzt reden wir ein paar Minuten und sind schon auf so einen dramatischen Fall gestoßen, der in der Tat sehr lange zurückliegt. Aber wer weiß, was das alles mit einem Menschen macht. Ja, und man sagt ja gerade so in den ersten 2 Lebensjahren, dass das wirklich das ganze Leben prägen kann. Vielleicht, ja. Keine Ahnung. Nur wie gesagt, Ich fände es ja wirklich super, wenn deine Tochter, wie du es gerade auch angedeutet hast, in eine psychosomatische Klinik käme. Ja. So eine Art Kur oder einen klinischen Aufenthalt halt, ja, mit entsprechender Betreuung. Hat deine Tochter denn schon mal mit dir darüber gesprochen, warum sie oder wie das kommt, dass sie das nicht erbricht, dass sie den Impuls nicht auch noch hat? Warum sie den nicht hat? Nein, auf, nee. Mhm. Nee. Wie fühlt sie sich denn, wenn sie sich so wahnsinnig vollge... Ganz schlecht natürlich. Mit Bauchschmerzen, mit Magenschmerzen, sodass der nächste Tag unerträglich ist. Mhm. Weil das ist ja richtig, auch verdauungstechnisch. Natürlich. Das ist... Alles, was da ist, aber wenn du ihr schon alles weggestellt hast oder weggeschlossen hast und sie kein Geld hat, wo kriegt sie denn die Lebensmittel dann her? Ich habe mich gestern kurz weggedreht und innerhalb von Sekunden. Sie ist da auch sehr geschickt und sagt es danach dann auch. Mhm. Und sagt dann, Mensch, ich habe wieder was geschafft. Das heißt dann aber in Sekunden mal eben 100 Gramm Schokolade oder... Mhm. Also wirklich sofort auch immer Mengen. Mhm. Im Moment läuft es so ab, dass du nur Portionen zubereitest und ihr das zum Essen gibst? Ja, wir die gemeinsam einnehmen. Die gemeinsam einnimmt, ja. Und dann ist der... Der Zugang praktisch verschlossen, soweit ich es ermöglichen kann. Ja, wie macht man das? Der Kühlschrank, den kann man nicht abschließen. Die Küche aber. Die Küche. Das ist ja Wahnsinn. Was für ein Eingreifen in euren Alltag. Die Küche ist abgeschlossen. Du musst ständig im Kopf haben, dass sie bloß nicht irgendwie in die Nähe von Lebensmitteln kommt. Kann sie denn noch ihrem Studium nachgehen im Moment? Das wird immer schwieriger, weil sie sagt auch, Mama, ich habe nur noch Essen im Kopf. Mhm. Und wie gesagt, ich versuche jetzt einfach alle Wege zu bestreiten, um zu helfen. Mhm. Und, ja. Also Petra, in Sachen kompetenter Beratung ist meine Psychologin da, diese Familienaufstellung anbelangt. Die wird dich jetzt gleich zurückrufen, die Anna. Ja. Ich habe dir meine private Meinung gesagt. Ich fände gut, wenn sie in eine Klinik käme. Ja. Aber das ist meine private Meinung. Aber es muss was passieren. Das klingt wirklich dramatisch. Und ich glaube, da ist auch ein handfestes Problem. Und ich glaube, dass ein guter Psychotherapeut, ein guter Psychiater oder Psychotherapeut in Kombination das auch rauskriegt, was da los ist. Glaube ich. Aus der Erfahrung hat man eine Ahnung, mit welchen Zeiträumen man so da beschäftigt ist? Nee, ne? Keine Ahnung. Darf ich als Laie gar nichts zu sagen? Weiß ich nicht. Weiß aber vielleicht eher die Anna gleich. Ja, gut. Gut, Petra, dann bitte ich dich aufzulegen. Anna ruft dich zurück und ihr beide sprecht. Ich bedanke mich ganz herzlich. Sehr gerne und alles Gute an und für deine Tochter. Dankeschön. Tschüss. Ciao. So, liebe Leute, wir haben 1.34 Uhr und hier ist unser Thema am Mittwoch. Mittwoch, in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag heißt unser Thema Rache. Ich möchte gerne mit Leuten sprechen, die schon einmal ein großes Rachegefühl auf jemanden hatten und dieses Rachegefühl auch ausgelebt haben. Was habt ihr gemacht? Wie habt ihr eure Rache ausgelebt und was war da los? Oder vielleicht hattet ihr auch schon mal ein großes Rachegefühl und habt es eben nicht ausgelebt. Und habt es irgendwie runtergeschluckt, zur Seite geschoben. Warum habt ihr das gemacht? Man kann ja große Rache haben auf den Ex, auf den Freund. Man kann Rache haben auf den Chef, auf irgendwelche Straftäter, die einem vielleicht das Leben zerstört haben oder auch auf Freunde, was auch immer. Wann wart ihr schon einmal richtig voller Rachegefühle und wie habt ihr diese Rachegefühle ausgelebt? Findet ihr es richtig, dass man Rache auslebt? Oder vielleicht habt ihr auch Rache ausgelebt und euch hinterher sehr geärgert, dass ihr es gemacht habt. Also, ihr könnt euch gerne bei uns anmelden unter domian@wdr.de oder mailt uns domian@wdr.de oder ruft uns an, das wollte ich sagen, am Mittwoch ab 0 Uhr oder auch gerne während der Sendung. Thema Rache in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Freie Themennacht, heute wie immer montags und hier ist Philipp. Philipp ist 19, guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hallo Philipp. Und, weswegen rufst du an? Bei mir ist das Problem, dass ich nicht offen über Probleme sprechen kann. Mhm. Wenn mir jetzt jemand gegenüber sitzt. Am Telefon geht das, aber wenn mir jetzt jemand gegenüber sitzt, dann ist das nicht so möglich. Über welche Probleme reden wir da? Welche Art von Problemen meinst du? Depression und Suizid. Ah, also schon die harte Nummer. Die harte Nummer, ja. Das heißt, du leidest unter Depressionen? Ich bin laut der Psychologin seit 2003, seitdem sich meine Eltern getrennt haben, in eine schwere Depression gerutscht. Und seit 2 Jahren suizidgefährdet, vor einem Jahr einen Suizidversuch gemacht, da hat mich meine Ex aber von abgehalten noch. Was wolltest du machen? Mich von der Abbruchkante runterstürzen. Oh. Wie, und da hat die Freundin dich noch von abgehalten? Sie hat mich von abgehalten, ja. Die war dann zufällig da, oder wie? Ich weiß nicht, wie sie es rausgekriegt hat. Auf jeden Fall stand sie dann mit ihrem Auto hinter mir und hat gesagt, tu es nicht oder sie springt mit. Mhm. Und dieser Satz, ich springe mit, hat dich dann gebremst? Der hat mich dann gebremst, genau. Was machst du beruflich? Ich bin beruflich bei der Berufsfeuerwehr tätig. Ach, also in einem auch unter Umständen sehr anspruchsvollen und aufregenden Job bist du. Genau. Wo du auch mit Leid und dramatischen Situationen konfrontiert bist. Genau so ist es. Schaffst du das denn beruflich, also deinen Beruf auszuüben mit dieser Depression? Ich versuche mich immer sehr viel abzulenken. Ich bin durch die Depression auch sehr starker Raucher geworden. Mhm. Und treibe trotz alledem recht viel Sport. Mhm. Und fahre gerne Fahrrad, vor allem im Sauerland, wo es schön bergig ist. Mhm. Berg hoch, berg runter. Mhm. Ja. Du sagst, du bist bei einer Psychologin seit 2003. Nee, ich war Anfang des Jahres, habe ich mich freiwillig einweisen lassen in eine Psychiatrie, weil ich einfach nicht mehr weiter wusste. Ich stand wie ein Ochs vorm offenen Scheunentor, wusste nicht, wie durchzugehen. Und war da dann auch 8 bis 10 Wochen war ich da in Behandlung. Stimmt, 2003 war die Trennung deiner Eltern. Genau. So war es, entschuldige, das habe ich gerade nicht richtig. Aber jetzt bist du bei einer Psychologin auch. Ich bin bei einer Psychologin. Ja. Gelingt es dir denn bei der Psychologin auch nicht gut zu sprechen, wenn du der gegenüber sitzt? Also wenn ich ihr gegenüber sitze, fällt es mir schon sehr schwer. Sie muss mir teilweise die Antworten auf ihre Fragen aus der Nase ziehen oder Antwortmöglichkeiten aufstellen, dass ich überhaupt mit ihr ins Gespräch komme. Das ist ja völlig irre. Und wir beide unterhalten uns ganz normal. Ja. Das heißt, du solltest vielleicht mit deiner Psychologin telefonieren und nicht zu ihr gehen. Ja, wäre eventuell auch eine Möglichkeit, ja. Aber das ist schon. Also es ist für dich schon ein großer Unterschied, ob du jemandem gegenüber sitzt oder jetzt, wie wir beide am Telefon sprechen. Genau. Schade, das würde ich gerne ausprobieren, wenn du jetzt hier bei mir wärst, ob das auch nicht ginge, wenn wir beide uns unterhalten würden. Hast du zu der Psychologin einen guten Draht? Also ich komme mit der Psychologin gut klar. Mhm. Sie sieht auch sehr schön aus, ist fertig mit dem Studium seit 2 Jahren. Na, wenigstens das. Ja, das Auge darf ja mitessen. Ja. Bekommst du auch Medikamente? Ich habe Medikamente bekommen. Ich weiß nicht, ob dir Tilidin was sagt. Nee. Das ist ein sehr starkes Beruhigungsmittel. Mhm. In Tablettenform verschreibungspflichtig, in Tropfenform fällt es unter das Betäubungsmittelgesetz. Und davon sollte ich täglich 3 Tabletten nehmen. Ich habe eine genommen und ich hatte 3 Tage kein Zeit- und Rhythmusgefühl mehr. Ja, dann ist das natürlich völliger Quatsch, die zu nehmen. Richtig. Du nimmst keine Antidepressiva ein? Nein, absolut nicht. Warum nicht? Weil die Psychologin sagte, laut dem momentanen Stand, wie es bei mir aussieht und wie ich mich gebe und verhalte, bräuchte ich es momentan noch nicht. Moment mal, du bist suizidgefährdet, du sagst mir, dass du unter schweren Depressionen leidest. Was soll denn noch passieren, bevor du ein Medikament bekommst? Weiß ich nicht. Ist diese Frau auch Ärztin? Sie ist Ärztin, ja. Sie ist Ärztin und Psychologin? Ja. Was für eine Ärztin ist sie denn? Sie ist spezialisiert für allgemeine Psychoerkrankungen. Kannst du, ich weiß, das ist sehr schwer bei Depressionen, aber ich frage dich trotzdem, kannst du mal erklären, was dich so finster stimmt und was dich nach unten zieht? Es hat eigentlich damit angefangen. Meine Eltern haben sich ja 2003 getrennt und die ganze Trennung und Gerichtsverfahren und alles, das wurde auf meinem Rücken ausgetragen. Mhm. Das ist heute immer noch so. Wegen Besuchsrecht für meine kleine Schwester, das will mein Vater haben, kriegt er aber nicht. Mhm. Und da werde ich dann wieder damit eingespannt, ob ich dann nicht mal ein Wort zu meiner Mutter sagen könnte. Mhm. Meine Mutter sagt, streich deinen Vater aus deinem Leben und ich fühle mich letztendlich wie einer zwischen 2 LKWs, die in entgegengesetzte Richtung fahren. Ich verstehe. Das ist sehr gut beschrieben. Und man kann erahnen, in welchem Konflikt du stehst, weil du auch instrumentalisiert wirst von beiden Seiten. Genau. Und hast grundsätzlich diese Traurigkeit in dir, dass die Familie eben zerbrochen ist und dass ihr nicht mehr zusammen seid. Genau so ist es. Mhm. Wenn dir dann so dunkel zumute ist, beschreib das mal. Wie fühlst du dich dann? Was denkst du? Ich denke mir dann oftmals, warum ich auf dieser Welt überhaupt bin. Mhm. Des Weiteren denke ich mir auch, wie kann ich aus meinem Loch, das denke ich jetzt noch nicht allzu lange, aber zwischendurch habe ich das, wie kann ich aus meinem dunklen Loch herauskommen, alleine, ohne andere Hilfe. Mhm. Da greife ich dann oftmals auch zum Tabak, rauche Zigaretten, schwinge mir aufs Fahrrad oder. Also gegen Sport und Fahrradfahren ist nichts einzuwenden. Das ist durchaus gut, wenn es einem so schlecht geht, seelisch. Das Rauchen ist natürlich nicht gerade das Empfehlenswerteste. Ist nicht das Empfehlenswerteste. Da kommst du in eine neue Sucht rein und das wird dich nicht aus der Depression rausholen. Richtig. Bist du noch im Moment mit deiner Freundin zusammen? Leider nicht mehr. Das hat sich Anfang des Jahres, wo ich mich habe einweisen lassen, hat sie gesagt, die macht Schluss. Die würde damit nicht mehr klarkommen. Mhm. Als du in der Klinik warst, was haben die denn da mit dir gemacht? Ich wurde in verschiedene Therapien mit reingesetzt, sag ich mal. Mhm. Und da wurden Ziele besprochen, wie soll das Leben weiterlaufen, was sind unsere Wünsche, wie möchten wir uns unsere Wünsche erfüllen und Gespräche mit der Psychologin mehrfach, Gespräche mit unseren Pflegern auf der Station. Wir hatten immer so ein Zugspfleger, mit dem wir über alles quatschen konnten. Mhm. Und auch sehr viel Ablenkung. War das für dich? Dass man auf andere Gedanken kommt. Ja, war das eine gute Zeit für dich? Also ich habe mich da sehr schnell auch eingefunden in der Klinik. Mhm. Und man hat auch neue Kontakte mit den anderen Patienten geknüpft. Und wenn es einem wirklich ganz beschissen geht, wir haben alle gesagt, wir haben ein offenes Ohr für die anderen. Mhm. Können sich jederzeit melden und dann quatschen wir auch ab und zu. Ist man in einer, das alte Problem, man ist dann in der Klinik in einem geschützten Raum, man ist aufgefangen, man ist wattiert, aber wenn man rauskommt, ist die Realität wieder genau wie vorher und alles ist wieder problematisch. Genau so ist es. Hast du in der Klinik andere Medikamente bekommen als dieses gerade von dir genannte? Ja, da habe ich andere Medikamente bekommen. Die haben bei mir aber nicht wirklich angeschlagen. Mhm. Und ich habe durch das eine Medikament habe ich auch relativ viel Gewicht zugenommen. Mhm. Bin ich aber froh, dass ich es auch schon wieder abtrainiert habe. Mhm. Also, Philipp, ich finde erstmal, dass du das super gut erzählen kannst. Und eigentlich müsste man jeden Tag mit dir telefonieren, um vielleicht dich auf eine gute Linie zu bringen. Mich macht ein bisschen, ich muss dir sagen, mich macht stutzig das Verhalten deiner Psychologin. Wenn die dir okay. da so ein merkwürdiges Beruhigungszeug verschrieben hat, wo du völlig weggekickt bist, ist das falsch. Gibt's gar keine Diskussion. Wenn du dich dabei schlecht fühlst und so hast du es ja gerade beschrieben, ist das falsch. Mhm. Und ich habe viel Kontakt im privaten Bereich auch und durch mein Engagement, was ich nebenher mache mit Psychiatern. Und ich weiß, dass es so viele gute Medikamente gibt, antidepressiva Medikamente, die man natürlich speziell auf einen Patienten, auf seinen Fall auch zuschneiden und zuordnen muss. Und das verstehe ich ehrlich gesagt nicht, dass man dir nicht versucht, eines dieser modernen, guten Medikamente zu verabreichen, um dir zu helfen. Das ist ja die eine Säule. Die andere Säule ist, finde ich, dass du auch eine gute therapeutische Begleitung brauchst, um dich nämlich abgrenzen zu lernen von deinen Eltern, dass die dich nicht instrumentalisieren. Das musst du lernen. Du musst lernen, Nein sagen zu können. Ja. Und das muss man halt alles trainieren. Denk doch nochmal für dich so darüber nach, ob das die richtige Ansprechpartnerin ist, wo du da bist, auch wenn sie hübsch ist. Aber besser einen unattraktiven Kerl, der dir richtig hilft, als eine Hübsche, die es nicht kann. Das stimmt. Ich sage dir nur so meinen Eindruck. Ich muss vorsichtig sein, aber wenn wir befreundet wären, du würdest mir das so erzählen, würde ich auch sagen, pass mal auf, da stimmt irgendwas nicht. Das kann ich nachvollziehen. Ja. So, aber auch in deinem Fall möchte ich nochmal die Fachfrau hinzuziehen, meine Psychologin aus dem Hintergrund. Einverstanden? Alles gut. Habe ich nichts dagegen. Gut. Das ist Anna heute Nacht, auch eine sehr, sehr erfahrene Psychologin. Die ruft dich gleich nochmal an. Mal sehen, was sie sagt. Und dann kannst du dir einen Reim aus den beiden Meinungen machen. Alles klar. Wie danke ich mich? Philipp, ich wünsche dir wirklich viel Glück und alles Gute. Und ich bin guter Dinge, wenn das auf einer richtigen Bahn ist, dass dir geholfen werden kann. Bin ich wirklich guter Dinge. Dankeschön. Alles Liebe, alles Gute. Ich finde auch positiv, wie du dich engagierst. Dankeschön. Und würde mich auch über ein Autogramm von dir freuen. Gerne, dann sagst du der Anna gleich deine Anschrift. Alles klar, dankeschön. Philipp, ciao, tschüss. Ciao. Und hier ist Kevin. Kevin ist 22. Guten Morgen, Kevin. Morgen, Domian. Hallo Kevin, um was geht's? Es geht um Folgendes, und zwar geht es um meinen besten Freund. Er hat das starke Problem mit der Hygiene. Oh. Er ist der Schwager von meiner Ex-Freundin und dadurch kenne ich ihn auch. Mhm. Er hat mich auch zum Hilfswerk mit dazu gebracht als ehrenamtlicher Mitarbeiter. Was ist Hilfswerk? Ja, technisches Hilfswerk. Technisches, okay. Mhm. Und das Problem ist einfach, er hatte so starke Defizite mit der Körperhygiene, dass es wirklich extrem stinkt, wenn er irgendwo ist. Aber er nimmt sich davon gar nichts an. Wir haben ihn schon mehrfach darauf aufmerksam gemacht. Auch seine Ehe leidet darunter komplett. Also seine Frau will eigentlich schon so gut wie gar nichts mehr mit ihm zu tun haben. Er trägt immer die gleichen Klamotten. Er trägt jetzt schon seit ungefähr 4 oder 6 Wochen das gleiche Bandshirt. Mhm. Und meint, er würde zwar wechseln, aber es sind immer noch die gleichen Flecken drauf wie vor ein paar Wochen. Und es ist einfach extrem schwer. Er hört einfach auf nichts und er ist auch kurz davor, derbe Probleme dadurch zu bekommen. Mm-hmm. Du bist der beste Freund. Ja, er ist mein bester Freund. Du bist der beste Freund. Wie alt ist der beste Freund? 30. 30, okay. Also schon ein gestandener Mann. Ja, richtig. So, 30 Jahre alt. Dann ist er verheiratet, er hat eine Frau. Ja. Und ein Kind hat er auch. Und ein Kind sogar auch. Und die Frau macht ihm auch schon die Hölle heiß und sagt, pass mal auf, du musst mal die Socken wechseln, die Unterhose wechseln, das T-Shirt wechseln. Ja, nur er meint dann direkt rumzumosern und geht dann in den Keller runter und trinkt sich seinen Whisky. Was sagt er denn, wenn du als bester Freund ihm sagst, pass mal auf, du weißt, ich will dir nicht schaden, ich will dir eigentlich nur nutzen, das kannst du so nicht machen. Was sagt er dann? Er sagt dann, und da zitiere ich, hier stinkt es immer so. Das liegt an der Stadt, dass es hier so stinkt. Das liegt an den landwirtschaftlichen Sachen, die dann zum Teil werden, obwohl das gar nicht stimmt. Weil dieser Geruch ist dann zum Beispiel auch, wenn er in ein Auto einsteigt. Ich meine, das ist ja eine alberne Antwort. Ja, ist es auch. Eine völlig alberne Antwort. Ist dir das denn nicht schon, also bester Freund hin, bester Freund her, nicht dann auch ein bisschen ekelhaft, so nah mit ihm zusammen? Sehr ekelhaft, da bin ich auch ehrlich, aber ich will ihm ja auch helfen, nur das Problem ist zum Beispiel, er kann sich zu nichts aufraffen. Er hat jetzt nur mit Mühe und Not dann noch eine Stelle als LKW-Fahrer bekommen, wobei er das alles auch über das Arbeitsamt finanziert bekam. Mhm. Ursprünglich war er bei der Bundeswehr, dann hat er seine Frau kennengelernt. Mhm. Und mit ihr hat das Kind gezeugt und sie sagte dann zu ihm, dass er die Bundeswehr verlassen soll. Ansonsten haut sie ab. Das tat er dann auch und hat dann erstmal gar nichts gemacht. Mhm. Und dann bekam er eine Schweißerausbildung, aber hat es dann nicht geschafft, seine Papiere verlängert zu bekommen, einfach aus Bequemlichkeit heraus und war dann ziemlich lange arbeitslos. Hat sich aber auch um nichts bemüht. Eine träge Socke. Ja, richtig. Mhm. Wechselt er nur nicht die Wäsche? Sondern wäscht er sich auch nicht? Nein, er wäscht sich auch nicht. Wie kann denn die Frau mit dem dann noch schlafen? Sie will es ja auch nicht mehr. Die muss doch kotzen. Ja, das denke ich ja auch. Aber sie hat sich auch ziemlich runterkommen lassen durch ihn. Also es ist auch so, wenn man bei denen dann in die Wohnung reingeht, es ist nichts aufgeräumt, es ist dann nichts gespült und... Putzt er sich die Zähne? Nein. Ach, Kevin, das ist ja grauenhaft, das zu hören. Ja, richtig. Also vor allem, er wird dann auch schon so geneckt, dass er gefragt wird, wie viel Haargel hast du dir denn reingemacht? Mhm. Er zuckt dann nur mit den Achseln und sagt, ich benutze kein Haargel. Also das sollte auch schon so ein bisschen... Also ich kann dir sagen, mehr als richtig klar sagen kann man nicht. Und das hast du ja schon getan. Mehr als ihn wirklich massiv darauf aufmerksam machen, kann man nicht als Freund. Letztendlich ist die Konsequenz, ich würde mich von so einer Person zurückziehen. Auch wenn es irgendwie ein netter Mensch wäre, irgendwie wäre es mir zu ekelhaft. Ich finde es nicht nur was ekelhaft, sondern weil es auch irgendwie ignorant ist. Wenn ich als bester Freund dir sage, pass mal auf, ich will dir wirklich nichts Böses, aber du kommst überhaupt nicht gut an draußen, du stinkst wie ein alter Ochse, du musst irgendwas an dir ändern. Wenn er das alles nicht registriert und nicht verändert, dann wäre die Person irgendwann für mich dann auch erledigt. Ja, es ist ja auch schon so, er lagerte dann ja seine Dienstuniform, lagerte er ja auch im Spind. Und die pflegt er ja auch nicht. Und dann hatten wir halt wochenlang gehabt, dass irgendeiner vom Vorstand dann sagte, ist hier einer in Hundescheiße getreten, sorry für den Ausdruck, aber so war das zitiert. Und dann, als er dann nicht bei dem Dienst war und seine Klamotten mitgenommen hatte, dann roch es nach Febreze. Also da war kein so ein Fäkaliengeruch. Mhm. Also können denn die Vorgesetzten da beim Hilfswerk ihm nicht ein bisschen Druck machen? Haben sie ja auch schon versucht, aber er ignoriert das einfach. Er denkt sich dann macht er das so lange, bis er rausfliegt. Ja, würde ich sagen, dass er das so lange macht, bis er rausfliegt. Ja. Vor allem ist es ja auch so, er hat dann ja vom Amt auch noch seinen LKW-Führerschein finanziert bekommen und war dann noch bei einem anderen Kollegen von uns vom THW, war der dann in seinem LKW-Unternehmen eingestellt, aber er hat es auch da geschafft, dann rauszufliegen nach kurzer Zeit. Also er engagiert sich eigentlich um nichts. Also Kevin, lange Rede, kurzer Sinn. Du kannst nicht mehr machen, als es sagen. Und schade. Ja, was willst du machen? Du kannst ihn nicht dazu zwingen. Du kannst die Mütze noch androhen, dass du die Freundschaft kündigst, wenn nicht bald was passiert. Das kannst du machen. Und wenn ihm das dann auch noch egal ist, ja, dann ist es ihm egal. Dann ist es auch egal. Ja. Mehr ja, ist nicht stimmt, das auch recht. Ja, also letztendlich, die Frau kann ihn erziehen und du kannst ihn erziehen. Und wenn ihr beide es nicht schafft und ihr auch ihm Konsequenzen androht und ihm das egal ist, ja, dann soll er weiter stinken. Ja, da hast du recht. Mehr kann ich dir gar nicht sagen, Kevin. Ja. Ich sprich nochmal ganz Klartext mit ihm von Mann zu Mann und dann war es das. Ne? Ja gut, da hast du recht, dann werde ich das mal versuchen. Ja, aber richtig hart durch. Ja. Ja. Alles Gute und viel Erfolg. Ja, danke. Tschüss. Guten Abend noch. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Und hier ist Ceylan, stimmt das? Ceylan? Ja, nee, das halb. Jaylan. Jaylan, 23, guten Morgen. Guten Morgen. Meine Liebe, ich freue mich, dass du da bist. Um was geht's bei dir? Es geht darum, dass ich meinen Bruder, nach 23 Jahren gefunden habe. Also ich bin 23, er ist 24 und ich sag mal, ich habe ihn jetzt wieder gefunden oder das erste Mal gefunden. Also man hat euch früher getrennt in der Familie? Ja, mein Vater hatte damals einen Fehltritt, als er mit meiner Mutter zusammen war und ich konnte ihn nie kennenlernen. Und Der Halbbruder ist das? Genau, richtig. Also für mich ist das mein Bruder, theologisch gesehen ist das mein Halbbruder. Genau, damit ich es besser verstehe, ja. Genau. Ah, das war also der Fehltritt, da wurde ein Kind gezeugt. Genau. Und wann wusstest du, dass es ihn überhaupt gibt? Also ich wusste das mit 16, 17, so um den Dreh habe ich das erfahren durch doofe Umstände. Da mein Vater im Gefängnis saß und wir durch Geldschwierigkeiten unsere Miete nicht zahlen konnten, mussten wir die Wohnung verlassen. Mhm. Und dann habe ich halt Papiere gefunden, wo halt eine Vaterschaft anerkannt worden ist. Aber damals war ich halt ziemlich jung und wusste halt nicht genau, wie ich damit umzugehen habe und konnte auch mit niemandem reden. Du hast deine Mutter auch nicht angesprochen darauf? Mit 18 habe ich das gemacht. Ja. Mit 18 habe ich sie darauf angesprochen. Sie wusste, dass es halt jemanden gibt. Also sie wusste, dass ich halt noch einen Halbbruder habe, aber sie wusste halt nicht, wie er heißt, woher er kommt, wo er wohnt oder wann er geboren ist. Und wie alt warst du, als du deinen Vater angesprochen hast? Mein Vater habe ich bis heute nicht darauf angesprochen, da ich mit meinem Vater keinen Kontakt habe. Ach so. Mit 18 bin ich von zu Hause abgehauen, da mein Vater halt ein Mensch ist, mit dem man nicht jetzt unter einem Dach leben kann und auch nicht muss. So, und jetzt ist der Bruder da. Genau, jetzt ist der Bruder da und ich muss sagen, das war für mich natürlich sehr schwer, weil ich hatte keine Informationen. Ich habe zwar damals dieses Schriftstück in der Hand gehabt, aber ich konnte dieses Schriftstück nicht mehr vor meinen Augen halten. Ich wusste zwar, dass der irgendwann 1990 geboren ist und das war auch irgendwo noch in meinem Gehirn, aber Name, Anschrift, ich wusste es nicht. Und durch Hilfe ja, einer guten Freundin haben wir dann halt einen guten Freund geschrieben und der hat halt eine große Masse im Facebook, sage ich jetzt mal, von so einem Netzwerk, worauf halt sich viele gemeldet haben, mir Tipps gegeben haben und darunter war auch halt genau derjenige, den ich gesucht habe und zwar das war mein Halbbruder. Das ist ja verrückt. Wusstest du denn den Vornamen zumindest? Ja, den Vornamen wusste ich, aber da waren wir uns alle nicht mehr ganz sicher, auch meine Freundin damals nicht, als ich mich mit ihr ausgetauscht hatte, aber wir waren uns so halb sicher. Deswegen haben wir die Information natürlich auch genau so unserem Freund weitergegeben. Das ist irre, ne? Ohne die modernen Medien und Internet und so hättest du ihn wahrscheinlich nie gefunden. Also ich bin auch natürlich zu Behörden gegangen, aber die konnten mir leider keine Auskunft geben. Wie weit von dir entfernt lebt er denn? Wenn ich jetzt ehrlich bin, 5 Minuten. Nein. Von mir entfernt. Das ist ja voll. Ja. Kanntest du ihn sogar vom Sehen vielleicht? Von Sehen nicht, also vom Sehen nicht, aber wir waren damals auf einer gleichen Schule und wir haben uns heute unterhalten, also wir waren noch nicht mal so weit entfernt voneinander und wir haben auch gemeinsame Freunde, das haben wir auch per Telefon heute entdeckt. Toll, und, das habe ich verrückt. Wusste er wahnsinnig. Denn, wusste er denn, dass es dich gibt? Nein, leider nicht, er wusste nicht. Gar nichts, also, er war jetzt völlig überrascht von allem und hat er denn Kontakt zu seinem, also zu eurem Vater? Nein, hat er nicht. Auch nicht. Und also mein Vater damals hat zwar erzählt meiner Mutter, er hätte Kontakt gehabt, aber der, also mein Halbbruder, also mein Bruder, der hat gesagt, nein, also er hat sich nie gemeldet und hat sich auch nie drum gekümmert. Und ich glaube ihm auch, weil mein Vater selber hat sich auch nie um uns gekümmert. Also ich habe noch einen Halbbruder auch noch von mütterlicher Seite. Also er hat sich nie um Kinder gekümmert. Ja. Hat zwar Kinder auf dieses gezeugt, aber ihm waren die Kinder immer egal, auch heute noch. Wie war das oder wie ist das für dich jetzt da, dass da plötzlich aus dem Nichts ein Halbbruder oder ein Bruder, du nennst ihn ja sogar Bruder, auftaucht? Ich nenne ihn Bruder. Was ist das für ein Gefühl? Unbeschreiblich. Also ich habe ja schon mütterlicherseits noch einen Bruder, aber dass noch ein zweiter dazugekommen ist, ist unbeschreiblich. Vor allen Dingen, ich kann das nicht erklären. Also es war für mich, als ich seine Stimme gehört habe, fielen mir die Tränen runter und ich wusste, er gehört auf jeden Fall zu mir. Ist es denn ein netter Bruder? Ja, also er hat mich so wie eine Schwester sofort aufgenommen und hat gesagt, wir sehen uns auf jeden Fall, gib mir nur 1-2 Tage Zeit, um das zu verdauen, weil er hatte halt vor kurzem, halt letzte Woche noch jemanden, die sich gemeldet hat und auch gesagt hat, ja, ich bin eine Schwester von mütterlicherseits. Also, ach du lieber Gott, richtig, fliegen ihm die Schwestern ja zu im Moment. Richtig. Ja, genau, und er war halt auch ziemlich überfordert, er hat nur zu mir gesagt, gib mir 1-2 Tage Zeit und dann treffen wir uns und dann werden wir wie Bruder und Schwester halt durchs Leben gehen. Und ich habe ihm auch gesagt, also ich möchte ihn auf gar keinen Fall mehr missen und möchte natürlich ganz viel Zeit mit ihm verbringen. Mensch. Ganz wichtig für mich. Dann gratuliere ich zu dem Familienzuwachs. Dankeschön. Und auf das Weihnachten wird groß gefeiert. Ja, auf dass das wirklich dann eine gute Verbindung wird. Ich hoffe auch. Ich bin ja Einzelkind. Und habe immer hab immer gehofft, dass irgendwie sowas mir auch mal passiert, weil ich immer gerne eine Schwester oder einen Bruder gehabt hätte. Aber ich glaube, es gibt niemanden auf der Welt, der meine Schwester oder mein Bruder ist. Deshalb Glückwunsch und Dankeschön. Habt es schön und genießt euer Zusammensein. Ja, das hoffe ich, das werde ich. Meine Liebe, die Sendung ist gleich rum. Alles Gute und schöne Grüße an deinen Bruder. Dankeschön. Ich möchte auch sagen, du hast eine tolle Sendung. Ich verfolge sie auf jeden Tag und danke, sehr nett. Sagen, mach weiter so. Dankeschön. Ich möchte aber auch gerne ein Autogramm, wenn es möglich ist. Wir rufen dich gleich nochmal an. Bis dann. Tschüss. Du legst auf, wir melden uns. Dankeschön. Tschüss. Ciao. Tschüss. In der Technik Tim Donke. Und wir sind morgen wieder da. Macht's gut. Bis dahin. Gute Nacht. Ciao.